Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Namen der Association Pommes de Terre zum heutigen Vortrag. Ich freue mich, dass Magnus Klaue den Weg ins verschneite Jena gefunden hat. Und Titel der heutigen Veranstaltung ist die Vermittler der Vermittlung. Es wird im weitesten Sinne um Medienkritik gehen, beziehungsweise das, was Teile der Linken darunter verstehen, wenn sie beispielsweise sich dazu des poststrukturalistischen Instrumentariums der Diskursanalyse bedienen. Ja, Magnus ist Redakteur im Dossierressort der Jungle World und auch darüber hinaus publizistisch tätig. Er schreibt unter anderem für die Konkret und die Bahamas und auch weitere Zeitungen. Ja, den Büchertisch habt ihr schon gesehen. Ansonsten möchte ich noch ein paar Termine bekannt geben. Und zwar, das Wichtigste ist wahrscheinlich morgen, 19.30 Uhr. Das hat eventuell für einige Verwirrung gesorgt. Ich hoffe, dass das klar ist, dass noch ein zweiter Vortrag mit Magnus in Jena stattfinden wird. Und zwar 19.30 Uhr im Hörsaal 9 unter dem Titel Bürgerliche Kälte zur Aporie historischen Eingedenkens in der kritischen Theorie. Ja, das Ganze findet im Rahmen der, wie ich finde, sehr empfehlenswerten Veranstaltungsreihe Erinnern, Vergessen, Verdrängen der JAPS statt. Ja, außerdem kann ich schon mal, das liegt in einiger Ferne, aber ich will es trotzdem schon mal ankündigen, und zwar am 23.01. Freuen wir uns hier Hans-Georg Backhaus begrüßen zu dürfen. Ich denke mal, der Name wird auf jeden Fall dem einen oder anderen Begriff sein. Das ist also quasi ein Pionier einer Marx-Rezeption im Sinne der kritischen Theorie. Ja, jetzt zum Ablauf nochmal. Ich denke, das ist auch bekannt. Wir machen jetzt also wir hören jetzt erstmal den Vortrag. Dann wird es eine kurze Pause geben, 10 Minuten. Und dann wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, ja, Diskussionsbeiträge und Kritik zu äußern. Ja, anschließend, wer Lust hat, kann noch mitkommen in ein nahegelegenes Lokal und dort gibt es dann die Möglichkeit, in einer gemütlicheren Runde weiter zu diskutieren. So, jetzt übergebe ich das Wort erstmal an Magnus und wünsche viel Spaß. Ja, danke für die Einladung. Ich weiß gar nicht, ob das Mikro nötig ist. Ich spreche einfach so. Diese etwas unglückliche Regelung oder dieser Zufall, dass morgen nochmal was stattfindet, was früher angefragt wurde, so dass ich das besser vorbereiten konnte, hat dazu geführt, dass ich heute eher improvisieren muss. Ich hoffe, man versteht trotzdem halbwegs den Gedankengang, den ich zu entwickeln versuche. Diese Vernachlässigung bei der Vorbereitung hat aber in gewisser Weise auch mit dem Thema zu tun und damit sind wir eigentlich schon beim Gegenstand, weil die Bitte, irgendwas in welchem Zusammenhang auch immer über Medien zu sagen, natürlich zunächst einmal eigentlich bei jedem vernünftigen Menschen Gähnkrämpfe auslöst, was einfach daran liegt, dass das sowas Ähnliches wäre, ist wie die Aufforderung, was über Menschen zu sagen oder so. Also so ziemlich das Vagste und Allgemeinste und gleichzeitig Kryptischste, was man sich vorstellen kann. Und genauso gestalten sich heute auch die Medienwissenschaften, die ja relativ neu sind, aber mittlerweile eigentlich die gesamten Geistes- und Kulturwissenschaften sozusagen infiltrieren, was eben dazu führt, dass es so mittlerweile Professuren gibt für Medienethik, Medienpsychologie, Medienpädagogik und so weiter. Und genau das verbunden mit einigen kurzen Zitaten aus diesem Flugblatt, was mir empfohlen wurde zur Lektüre des Referats für Menschenrechte, möchte ich zum Anlass nehmen, erstmal kurz zu skizzieren, in welcher Hinsicht mich dieses Thema überhaupt interessiert. Also, nicht, das ist auch kennzeichnend für dieses Blatt, dass dieses Thema eigentlich so als Aufhänger für alle möglichen anderen Themen benutzt wird, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Und da finden sich dann so Formulierungen wie, oder Themenstellungen wie die ägyptische Revolution und die Rolle moderner Medien. Wie beeinflussen Medien das Menschsein? Wann können Medien Menschenrechte verletzen? Wer sind die Opfer der Medien? Das Verhältnis von Medien und Gesellschaft? Oder die Macht moderner Unterhaltungsmedien? Das zeigt, denke ich, genauso wie eben diese Berufsbilder, die recht neuen Datums sind, dass Medienpädagogen eben oder Medienpsychologen, dass das erstmal auffälligste an diesem Begriff ist, dass er selbst eigentlich ein Medium ist, dass es erlaubt, alles Mögliche, was eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun hat, zusammenzukleistern und also sozusagen Denkrichtungen oder Fachrichtungen wie Ethik oder Pädagogik oder Psychologie oder Psychoanalyse sozusagen mithilfe des Begriffs des Mediums auf alle möglichen anderen Dinge zu beziehen, von denen erstmal ganz unklar ist, ob sie damit überhaupt irgendwas zu tun haben. Und das ist aber eben nicht einfach nur so eine Verfallserscheinung oder ein Ausdruck von einem vagen Relativismus, sondern, denke ich, selber Ausdruck davon, dass dieser Begriff des Mediums und auch die Medienwissenschaft als Forschungsrichtung oder eigentlich in gewisser Weise als Leitwissenschaft in den Kulturwissenschaften überhaupt erst aufkommen konnte, aufgrund der Tatsache, einer Erfahrung oder einer gesellschaftlichen Entwicklung, die man als nahezu vollständige Verüberflüssigung der Welt und der Menschen bezeichnen könnte. Denn im Grunde ist das, was mit Medium bezeichnet wird und das, was die Medienwissenschaft oder der im weitesten Sinn medienwissenschaftliche oder auch medienkritische Blick aus seinen Objekten macht, nichts anderes als die Bestätigung ihrer Überflüssigkeit. Im Grunde genommen konvertiert sozusagen der Begriff des Mediums das, was früher in verschiedenen Disziplinen gewissermaßen relativ distinkt und nachvollziehbar als Objekt gesetzt und beschrieben werden konnte, in seine eigene Simulation, seine eigene Nachahmung und sein eigenes Stereotyp und macht es damit austauschbar. Und damit scheint mir diese Renaissance dieses Begriffs des Mediums, der ursprünglich ja viel, viel früher eigentlich ein rein technikgeschichtlicher Begriff war, in der heutigen Zeit eigentlich Symptom dafür zu sein, dass in den Wissenschaften und überhaupt im Denken der Objektbezug zunehmend getilgt wird und damit auch der tätige Anteil des Subjekts am Erkenntnisakt liquidiert wird. Und das Einzige, was man einübt in diesen verschiedenen Disziplinen mittlerweile eigentlich zunehmend ein bestimmtes Modell ist, ein bestimmtes Verhaltensmodell, das x-beliebige Menschen gegenüber x-beliebigen Gegenständen einnehmen können. Das vielleicht ganz grob erstmal, um anzudeuten, was mit Verüberflüssigung gemeint ist. Das kann man auch an Berufsbildern sehen, die in diesem Kontext aufkommen, wie, darauf komme ich am Schluss nochmal genauer, die Mediation, Supervision, diese ganzen Coaching-Dinge und so. Das sind eigentlich sozusagen, da wird eigentlich genau das den Menschen Leeres eigentlich nur in einem gesellschaftlichen Modell, sich abstrakten Modell, sich erschöpfendes Verhalten beizubringen, was man auf alle möglichen sozialen Situationen vermeintlich anwenden kann, professionalisiert in diesen Berufen. Und was diese Entwicklung mit dem Begriff der Vermittlung zu tun hat oder inwiefern der Begriff des Mediums für sowas wie die totalisierte falsche Vermittlung steht, das möchte ich jetzt im Folgenden ansatzweise zu entwickeln versuchen. Und zwar ausgehend von einer eigenen Erfahrung, die mir eher passiert ist. Ich bin vor Jahren noch, als ich noch an der Universität war, gemeinsam mit einer Freundin aus Versehen eigentlich zu einem Kongress der Gesellschaft für Medien, Pädagogik und Kommunikation, heißt sie, glaube ich, eingeladen worden, wo wir über den Begriff der Pornografisierung sprechen sollten. Das ist dann auch später in einem Sammelband erschienen mit Vorwort von Ursula von der Leyen. Und da waren also lauter Lehrer und Medienpädagogen anwesend, die, da gab es sechs Panels oder so, also ein ganz unglaublich ausdifferenzierte Podien, die sich mit den unterschiedlichsten Teilaspekten der Pädagogik beschäftigen sollten. Und wir sollten dort über die Frage sprechen, inwiefern die neuen Medien die jungen Menschen pornografisieren oder also durch ihre Rollenbilder und all das, was sie vermitteln, gewisse Verhaltensweisen bei Minderjährigen, scheinbar waren damit vor allem Mädchen gemeint, induzieren, die von Lehrern offenbar als verunsichernd oder unangenehm wahrgenommen werden und haben dann eher Verwirrung dadurch ausgelöst, dass wir diesen Begriff kritisiert haben und gesagt haben, dass das, was damit gemeint, erklärt haben, warum das, was damit gemeint ist, mit dem Begriff der Pornografie überhaupt nicht zu fassen ist und gar nichts damit zu tun hat. Und dass wir lieber darüber sprechen würden, warum Lehrer, also aus welchem Impuls oder welcher Verunsicherung heraus Lehrer diesen Begriff als Bezeichnung eines medienpädagogischen Problems exponieren, der doch eher auf etwas auf ein Problem hinzuweisen scheint, was gar nicht eins der Medien und vielleicht auch gar nicht so der Kinder ist oder der Jugendlichen, sondern der Personen selbst, die da unterrichten. Das hat aber nicht auf besonders viel Resonanz, ist nicht auf besonders viel Resonanz gestoßen, weil die ganze Arbeitsteilung bei dieser Veranstaltung, und das scheint mir symptomatisch für diese Fragestellung zu sein, eben so gedacht war, dass einerseits die ganze Veranstaltung als medienkritisch angekündigt wurde, weil man sich selbstverständlich mit allen Gegenständen kritisch auseinanderzusetzen hat. Andererseits aber immer produktive, pragmatische Ratschläge eben im pädagogischen Sinn gegeben werden sollten. Das heißt, in einer gewissen schizophrenen Weise wurde auf einer Ebene unterstellt, dass Medien irgendwie als Manipulation wirken, das Verhalten der Individuen, mit denen man in der Pädagogik zu tun hat, sozusagen programmieren oder auf diffuse Art beeinflussen. Auf der anderen Seite wurde aber auch immer unterstellt und gar nicht in Frage gestellt, dass man selbstverständlich damit umgehen kann und dass es Aufgabe dieser Disziplin der Medienpädagogik ist, sozusagen Ratschläge zu erteilen, wie man mit dieser seltsamen Manipulation, von der man gar nicht genau weiß, wie man selbst daran beteiligt ist, umgeht. Also einerseits eine Vorstellung von totaler Kontrolle durch die Medien, andererseits die Vorstellung, dass wiederum durch Beschäftigung mit den Medien Konzepte entwickelt werden können, wie man damit umgehen kann, wie das dann immer heißt. Was bei dieser ganzen Veranstaltung ausgeblendet wurde, und das ist, glaube ich, für diesen Begriff des Mediums und das, was damit bezeichnet wird, sehr typisch, ist die Rolle der Subjekte, die diese ganze Veranstaltung überhaupt initiiert haben, in dem Fall also der Pädagogen. Denn die Frage, inwiefern Pädagogik oder Pädagogen selber Medien sind, ist bei dieser Veranstaltung überhaupt nicht gestellt worden. Dabei ist ihre Aufgabe ja, wie der Name eigentlich schon fast sagt, auch in gewisser Weise vermittelnd. Aber genau diese Bedürfnisse, Ängste, Verwirrung, Irritationen dieser beteiligten Subjekte spielten überhaupt keine Rolle mehr bei dem Prozess der Auseinandersetzung mit dem Thema. Genauso wenig, wie man sich mit den unterschiedlichen Objekten in einem konkreten Sinn beschäftigt hat, also in irgendeiner Veranstaltung wenigstens mal gefragt hätte, was denn dieser Begriff des Mediums bedeutet, wann der aufkommt und welches gesellschaftliche Verhältnis er möglicherweise bezeichnet. Und darum schlägt sich, denke ich, schon genau das nieder, was ich am Anfang angedeutet habe, dass dieser ganze Hype des Begriffs des Mediums eigentlich eine Art Deckveranstaltung ist, die im Grunde genommen eine Art reflexhafte Reaktion auf eine gesellschaftliche Veränderung, die man sich nicht bewusst machen will, aber die in irgendeiner Weise eben doch sich niederschlägt in diesem Begriff, nämlich das, was die kritische Theorie eben Objektbezug nennt oder auch die Psychoanalyse als Objektbesetzung beschreibt, zunehmend neutralisiert wird im Prozess der Erkenntnis oder auch der ästhetischen Erfahrung oder überhaupt in der gesellschaftlichen Beschäftigung mit anderen Gegenständen oder Personen. Und eigentlich bezeichnet der Begriff des Mediums genau diese Neutralisierung der Dialektik zwischen Subjekt und Objekt, eben in einer falschen Vermittlung, die den Widerspruch zwischen beidem gewissermaßen kalt stellt und einfriert, so lange, bis in den Subjekten selber kaum noch eine Spur davon vorhanden, ein Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass es diesen Widerspruch irgendwie ja immer noch gibt. Und damit komme ich zur Vorgeschichte dieses Begriffs des Mediums und vor allem der Medienkritik, weil da nämlich der Verlust des Objektbezugs eine sehr wichtige Rolle spielt, was immer gar nicht so richtig gesehen wird. Zum Kulturindustriekapitel in der Dialektik der Aufklärung, das im positiven wie im negativen Sinn sozusagen Ausgangspunkt so der späteren Beschäftigung von im weitesten Sinne linken geisteswissenschaftlichen oder theoretischen Traditionen mit dem Begriff des Mediums ist. In der Dialektik der Aufklärung bezeichnet nämlich das Wort Kulturindustrie ja nicht einfach nur neue Medien, sondern gesellschaftliches Verhältnis zwischen der Objektwelt und der Subjektwelt und eine Veränderung in diesem Verhältnis, das eben genau sich beschreiben lässt als fast vollständige oder sich also zunehmende Neutralisierung dieses Widerspruchs zwischen Subjekt und Objekt und als Verunmöglichung der Objekterfahrung. Das ist eigentlich das, was sie der Kulturindustrie vorwerfen. Das ist ja nicht, dass sie Schund produziert, und das, was da mit Kulturindustrie beschrieben wird, zielt ja gar nicht so sehr auf einfach nur auf Inhalte, also etwa auf irgendwelche in Geschichten verkleideten Ideologien, die da erzählt werden, obwohl das als Moment sicherlich eine Rolle spielt, sondern auf die Art und Weise, wie ästhetische Produkte, also im weitesten Sinn Kulturwaren, sich konstituieren und wie sich diese Konstitution verändert. Und was sie mit dem Begriff der Kulturindustrie beschreiben, meint eigentlich, so habe ich das jedenfalls immer verstanden, dass die Kulturware nicht mehr, wie das ja in der bürgerlichen Zeit, im bürgerlichen Zeitalter durchgängig war, eben auch Ware ist und darum verkauft, gehandelt, irgendwie getauscht werden kann, sondern dass der Warencharakter sozusagen dass der Warencharakter nicht mehr etwas Äußerliches bleibt, was es der Kultur gewissermaßen ermöglicht, zu zirkulieren und sich zu demokratisieren, sondern bis ins Innerste der ästhetischen Konstitution vordringt, sodass die Kulturwaren in ihrer Formation und Konstitution schon warenförmig sind. Und diesen Umschlag sozusagen der Warenform als Möglichkeitsbedingung der Demokratisierung von Kultur, das hat Habermas ja dann in seinen ersten Schriften im Strukturwandel der Öffentlichkeit vor allem sehr stark gemacht, dass das auch ein fortschrittliches Moment hat. Diesen Umschlag von diesem verhältnismäßig noch äußerlichen Warencharakter sozusagen in die Konstitutionsform der Waren hinein, den beschreibt eigentlich der Begriff der Kulturindustrie. Und genau deshalb beschäftigen sie sich in diesem Buch auch kaum, was dann ihnen ja auch immer vorgeworfen wurde, mit konkreten ästhetischen Objekten oder Beispielen. Das scheint mir wirklich ein wichtiger Gedanke zu sein, den man mal noch genauer weiterverfolgen müsste, weil eigentlich die Kulturindustrie als Begriff schon etwas bezeichnet, was sich anhand von Beispielen überhaupt gar nicht mehr exemplifizieren lässt, weil die konkreten Beispiele, die Kulturprodukte, an denen man das vorführen kann, sozusagen immer nur Illustrationen des Immergleichen sind und sowas wie eine Exemplarizität im Gegenstand sich gar nicht mehr konkretisieren lässt, sondern die einzelnen Exemplare sind eben wirklich nur noch Exemplare, also nur noch Schnittmuster, Variationen des immergleichen Modells. Und entsprechend verfällt auch in der Begegnung mit diesen Objekten die ästhetische Erfahrung, weil sie sozusagen überhaupt gar keinen Gegenstand mehr findet, an dem sie sich kristallisieren kann, sondern sich zunehmend an diesen Modellen überhaupt erst konstituiert, die immer nur variiert werden. Und damit wird dieser ganze widersprüchliche Verhältnis zwischen Subjekt der Erkenntnis oder der ästhetischen Erfahrung und Objekt neutralisiert. Und genau an der Stelle wird der Begriff des Mediums, denke ich, wichtig. Dass eben, wenn man das in einem emphatischen Sinn und eben nicht nur als eine Bezeichnung für eine Technik verwendet, sozusagen genau das meint, also das Eindringen der Warenförmigkeit in die Konstitutionsform der Gegenstände selber. Deswegen ist eben das Radio oder das Fernsehen nicht einfach als Technik schlecht oder als Gegenstand schlecht und die Ideologie, wenn man das überhaupt noch so nennen will, dazu sage ich nachher noch ein bisschen was, steckt nicht in der Technik, sondern die Technik kommt eben in einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation auf, in der solche Dinge produziert werden, die die Erfahrung von Gegenständlichkeit und Exemplarizität gar nicht mehr möglich machen. Was dann wiederum durch die Technik, also durch bestimmte Formen von massenhafter Kommunikation und so weiter, die halt durch Massenmedien überhaupt erst möglich werden, wiederum bekräftigt und verstärkt wird. Und ich denke also, das ist in der Beschäftigung mit diesem Kulturindustriekapitel immer gar nicht so richtig gesehen worden und nur deshalb konnte dann die Medienwissenschaft, also die kritische Medienwissenschaft, die sich dann in den 60er Jahren teilweise auch in positiver Bezugnahme auf dieses Kapitel der Dialektik der Aufklärung konstituiert hat, dann den Fehler machen, sich eigentlich aufzuspalten in eine merkwürdig gleichermaßen abstrakte Produktions- und Rezeptionsforschung. Denn das sind in den 60er Jahren diese beiden, also in der linken Theoriebildung an den Universitäten im weitesten Sinn, diese beiden Richtungen, die beide ausgesprochen langweilig sind. Also es gibt zum Beispiel so diese frühe Beschäftigung mit sogenannten Soziologie des Films. Da gibt es Bücher von Dieter Prokop, das kennen vielleicht manche, über Massenkommunikation und Film und so. Die waren damals sehr bekannt. Aber es gibt noch viel mehr, ne? Also von Haug und so, also diese ganzen Sachen über Warenästhetik aus der Zeit und die frühe Fernsehforschung ist eigentlich immer dadurch gekennzeichnet, dass sie entweder, das ist das, was ich Produktionsästhetik genannt habe, verschiedene Formate untersucht und sozusagen verschiedene kulturindustrielle Produkte so abarbeitet und dann zeigt, warum das ideologisch und böse ist, so, nicht? Was in der Regel nie besonders überraschend ist, weil man eigentlich auch von den, würde ich tatsächlich sagen, auch von den Konsumenten von, sei es von Hedwig Kurz-Mahler oder Hera Lindt oder was auch immer erwarten kann, dass die eigentlich wissen, dass das Unsinn ist und dass das jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig ist. Also das wird im Grunde genommen in einem nur pseudo-ideologiekritischen Sinne einer Reihe von Formaten vorgeführt, dass das Stereotyp ist, womit natürlich das Verfahren der Kritik selbst vollkommen stereotyp und redundant wird. Oder auf der Ebene der Rezeptionsästhetik wird eben untersucht, wie entweder bestimmte unterschiedliche gesellschaftliche Schichten verschiedene Medienformate wahrnehmen oder wie die Rezeption des Publikums insgesamt durch bestimmte Medien verändert wird. Aber auch das ist eigentlich eine äußerliche Abarbeitung an einem dieser beiden Pole, nicht? Also entweder eine Beschäftigung mit den Gegenständen, die aber gar nicht danach fragt oder gar nicht darauf kommt, dass diese Gegenstände als ästhetische Objekte eigentlich gar nicht mehr existieren, sondern neutralisiert sind, oder eine Beschäftigung mit dem Publikum, das aber sozusagen eben nur als Rezipient in diesem Kommunikationsvorgang in den Blick kommt. Also die ganze Art und Weise, wie diese frühe ideologiekritische Beschäftigung mit Medien ihr Objekt aufspaltet in diese beiden Pole, Sender, Empfänger gewissermaßen, also das Publikum als Empfänger, als Rezipient, mit dem irgendwas passiert durch diese ästhetische oder mediale, durch diese Deformation durch das Medium, oder in das Produkt sozusagen als Sender von irgendwelchen ideologischen fragwürdigen Botschaften gewissermaßen. Also indem die ganze Forschung, die sich polarisiert hat auf diese beiden Ebenen des Kommunikationsvorgangs, wurde überhaupt nicht mehr wahrgenommen, worum es eigentlich in der Dialektik der Aufklärung im Kulturindustriekapitel geht, nämlich dass eigentlich diese Polarität von Objekt und Subjekt der ästhetischen Erfahrung von der Industrie, von den Massenmedien neutralisiert wird. Also in gewisser Weise hat diese Forschung, die kritische Beschäftigung damit schon von Anfang an, damit dass die Konstitutionsform, auf die der Begriff der Kulturindustrie zielt, reproduziert, indem sie arbeitsteilig sich mit dem Sender- oder Empfängerpol sozusagen beschäftigt. Das war so bis in die späten 60er Jahre hinein immer noch etwas, womit man als linker kritischer Theoretiker gewissermaßen ein gewisses Renommee sich erarbeiten konnte, indem man die vermeintlich ideologische Funktion dieser Massenmedien exponiert und denunziert. Seitdem ist aber eine andere Tendenz viel stärker geworden, die eigentlich sogar noch älter ist und ihren Ursprung, vielleicht nicht ihren Ursprung, aber ihre wichtigste Ausprägung in der Beschäftigung von Benjamin mit dem Film einerseits und von Brechts Radiotheorie hat, nämlich dass es ein anderes, etwas anders gelagertes linkes Missverständnis, das ich bezeichnen möchte als Vorstellung einer kritischen Aneignung der Medien. Da wird eben die Vorstellung dieser Gegenseite, die sich, wie ich versucht habe, deutlich zu machen, auch zu Unrecht auf Adorno und Horkheimer bezieht, dass Medien nur Ideologie verbreiten und so weiter, scheinbar widerrufen, kritisiert als ein kulturkonservatives Vorurteil, und demgegenüber wird gesagt, die Medien sind eben nur die Techniken und es kommt sozusagen darauf an, wer die sich aneignet, ja, also etwas platt gesagt auf den Klassenstandpunkt und ob die Technik progressiv oder restaurativ verwendet wird. Das ist die Grundlage für Brechts Verteidigung des Radios. Und das ist, denke ich, auch zumindest der Tendenz nach das, was Benjamin tatsächlich in dem Punkt vollkommen trennt von Adorno und Horkheimer und in gewisser Weise auch dann von dem späteren Siegfried Krakauer, der am Anfang auch eine sehr ähnliche Position wie Benjamin gegenüber dem Massenpublikum und den neuen Massenmedien hatte, das aber später dann sehr schnell skeptisch gesehen hat. Die Vorstellung, dass es sozusagen eine revolutionäre, progressive Form der Aneignung dieser Technik gibt. Und wenn das geschehen ist, dann werden die Medien, sozusagen die Techniken selber, gewissermaßen von sich aus schon progressiv. So, das findet dann sein Echo nochmal in einem kleinen Text, der so in den 70er Jahren sehr wichtig und einflussreich war, von Enzensberger, Hans Magnus Enzensberger, über einen Baukasten einer Theorie der Medien, wo er ähnlich in Bezug auf das Fernsehen argumentiert. Das ist aber, denke ich, da wird, denke ich, in gewisser Weise mit einer anderen Absicht der gleiche Fehlschluss begangen, nämlich dass man denkt, dass man sich mit der Denkform und der Vergesellschaftungsform, die durch diese Medien selber konstituiert wird, gar nicht beschäftigen muss, sondern dass man eigentlich nur unterscheidet zwischen den Inhalten, die durch dieses Medium kommuniziert werden, und den Rezipienten auf der anderen Seite. Und wenn sozusagen die gesellschaftliche Umwälzung der Produktivkräfte oder was auch immer stattgefunden hat, dann hat sich das alles verändert und dann ist auch das Problem verschwunden. Es wird also eben genau das, worum es in dem Kulturindustriekapitel geht, dass diese Medien Ausdruck sind von einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation, die sich in ihnen kristallisiert, überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und es wird wieder unterschieden zwischen diesen beiden Polen, Sender, Empfänger. Und für Enzensberger oder Brecht ist dann sozusagen, kommt es nur noch darauf an, dass die richtigen Leute auf der einen und der anderen Seite dieses Prozesses sitzen, damit die gesamte Gesellschaft sich verändert. Das ist in gewisser Weise eine Art von Idealismus, die Eigendynamik oder die in den Medien selber sedimentierte Ideologie, die eben ja nicht nur einfach ein Schein ist, der kommuniziert wird oder so, sondern die in der Gegenständlichkeit der Technik selber in einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation sich niederschlägt, gar nicht wahrnimmt. Es gibt einen einzigen Text aus den späten 70er Jahren, der das, finde ich, sehr gut beschreibt, muss ich sagen, aber dann in eine vollkommen falsche Richtung biegt, der leider kaum bekannt ist und auch nur einmal auf Deutsch in einem ganz alten Merve-Bändchen erschienen ist, von dem ganz frühen Jean Baudrillard, der heißt Requiem auf die Medien. Und da fängt er, finde ich, wirklich sehr intelligent damit an, dass er diese Theorien von Brecht und Enzensberger nochmal so rekapituliert und recht zynisch und knapp abfertigt und sagt, dass die alle eben nicht sehen, dass das, was man wenn man so sprechen kann, als Ideologie der Massenmedien bezeichnen kann, eben nicht in den Inhalten steckt, die da reingespeist und wieder ausgespuckt werden, sondern in diesem Modell des Codes selber, der eben nur Sender, Empfänger und Medium kennt und für alle Beteiligten immer schon eine feste Position hat. Und da schreibt er schon, was recht hellsichtig ist in Bezug auf spätere Entwicklungen, dass auch solche als revolutionär verkauften Dinge wie, dass eben der Empfänger auch Sender sein kann und unmittelbar antworten kann oder dass alle synchron Sender und Empfänger sind, an diesem Modell überhaupt nichts ändern, sondern dass das Modell dadurch nur flexibilisiert wird und aber eben nicht aufgebrochen. Das scheint mir erstmal als Hinweis auf so eine gewisse Naivität dieser Linken, sei es progressiven Medienkritik, sei es vermeintlich kulturkonservativen Medienkritik, ein sehr wichtiger Hinweis zu sein. Das Problem ist nur, dass dieser Text dann, und da deutet sich dann eben schon die ganze geistige Katastrophe des späteren Baudrillard auch an, darin gipfelt, dass er sagt, dass es im Grunde genommen darum gehen müsste, dieses Moment der Vermittlung, was im Medium steckt, also in diesem Code-Modell, gewissermaßen durch Kurzschluss abzuschaffen. Und da bestimmt er dann den Begriff der Kommunikation auf eine sehr fatale Weise neu, indem er sagt, dass die Massenmedien eben gar nicht Kommunikation produzierten, sondern Nicht-Kommunikation, weil die echte Kommunikation die reziproke, unmittelbare Antwort ist. Das illustriert er in diesem Text dann etwas kryptisch und so situationistisch mit dem Satz, die richtige Antwort auf einen Fernseher ist, aus ihm ein Aquarium zu machen. Also da wird suggeriert, dass diese falsche Vermittlung, die er, finde ich, indem er die Ideologie des Mediums in diesem Modell verortet, schon sehr gut beschreibt, gewissermaßen nur dadurch aufgehoben werden kann, dass man regressiv zurückfällt hinter das Medium, dass man die Vermittlung völlig kappt und das, was er eben Antwort nennt, konstituiert, also der unmittelbare Affekt, dahinter steckt, ne, das kann man dann in diesen späteren Texten von ihm wunderbar sehen, wo er dann so auch Opferriten und so weiter verherrlicht. Da steckt eigentlich die Vorstellung hinter, dass der Ursprung dessen, was Kommunikation ist und das Echte, was man wieder befreien oder freisetzen müsste, eigentlich eher sowas ist, wie es im Begriff der Kommunion mitschwingt, also sowas wie eine mythische Einheit zwischen den Kommunikationspolen, die durch diese Aufspaltung irgendwie schrecklich voneinander entfremdet sind. Und es geht nicht darum, das aufzuheben, sondern rückgängig zu machen, durch eben diese im Endeffekt auf ein regressives Modell zielende Antwort, wie er das nennt. Deswegen scheint mir auch dieser Ansatz, der dann interessanterweise auch so in der postmodernen Medienauseinandersetzung mit Medien gar keine Rolle mehr gespielt hat, auch auf eine andere Weise in eine ähnliche Sackgasse zu führen. Weil eben an die Stelle der falschen Vermittlung die Unmittelbarkeit treten soll. Nun ist es aber so, und damit möchte ich jetzt nochmal auf die Gegenwart kommen, dass das, was mit dem Begriff des Mediums bezeichnet wird, mittlerweile ja längst zu sowas wie einer schlechten zweiten Unmittelbarkeit, also zu einer Art falschen Objektivität geworden ist. Und dass dieses Moment der Trennung, was er mit diesem Code-Modell versucht hat zu beschreiben, was im Begriff des Mediums steckt, inzwischen in der Alltagserfahrung der Menschen überhaupt gar nicht mehr präsent ist. Und genau deshalb, denke ich, inflationiert dieser Begriff des Mediums nicht nur in der theoretischen Diskussion, sondern inflationieren eben auch die unterschiedlichsten Berufe, die sich in irgendeiner Weise eigentlich als medial im weitesten Sinne beschreiben lassen. Eben, das habe ich am Anfang schon angedeutet, etwa Pädagogen sind eigentlich Medien, deren Aufgabe ist ja auch nichts anderes als die Vermittlung eines bestimmten Verhaltensmodells. Das sind eigentlich sozusagen mediatorische Berufe. Pädagogik, auch Ethik und diese ganzen Geschichten. Und dieses inflationierende Mediatoren-, Supervisions-, Coaching- und Beraterwesen und so lebt ja auch davon, dass eigentlich das sich zum Vermittler eines Verhaltensmodells machen, was überhaupt kein Objekt mehr hat und auch kein Subjekt mehr, sondern was sozusagen beliebig von jedem Subjekt auf jeden Gegenstand übertragen werden kann, eben als Beruf professionalisiert wird und sich mittlerweile unglaublich ausdifferenziert hat. Vor so gerade mal vor einem Jahrzehnt noch waren diese Techniken, die man da tatsächlich ernsthaft mittlerweile lernt, ja eher noch so ein Privileg von so Sekten, nicht wie so neurolinguistisches Programmieren und solche Dinge. Also das kommt eigentlich aus dem Sektenwesen und ist aber mittlerweile konsensual anerkannt, tatsächlich als eine Art von Berufsberatung, Lebensberatung und so weiter. Und genau das ist eben ein Hinweis darauf, dass das gesamte individuelle Leben der Menschen eben sich in dieser Weise, wie ich es versucht habe zu skizzieren, dass es einen medialen Charakter annimmt, dass es alles sozusagen auf die Lehre der Medialität reduziert ist. Und die Tatsache, dass so viel von Medien gesprochen wird, scheint mir nur davon der Ausdruck zu sein. Was dadurch neutralisiert wird, und damit komme ich jetzt zum Schluss, möchte ich noch zu zwei Begriffen was sagen, die ich jetzt auch immer schon so etwas unvorsichtig benutzt habe, ist einerseits eigentlich streng genommen die Ideologie. Im Grunde genommen kann man angesichts dessen, dieses Prozesses, den ich jetzt versucht habe zu umreißen, gar nicht mehr davon sprechen, dass das, was da vermittelt wird, irgendwie einen ideologischen Charakter hat, weil es ja im Grunde zum Begriff der Ideologie gehört, dass es einen widersprochen offenen und auch zu denunzierenden und bloßzustellenden Widerspruch zwischen der Wirklichkeit und ihrem gesellschaftlichen Schein gibt. Und dass irgendwie die Aufgabe der Kritik es sein kann, eben auf diesen Widerspruch gewissermaßen aufzubrechen und produktiv zu machen. Und das bedeutet ja nie nur, das ist, denke ich, ein verbreitetes Missverständnis dessen, was Ideologiekritik ist, die den Leuten sozusagen die Schleier vom Gesicht zu reißen und sie bloßzustellen und darauf hinzuweisen, unter welchen Bedingungen sie leben und welchen Täuschungen sie erliegen, sondern bedeutet ja immer zugleich auch dieses Moment des Scheins, was in der Ideologie notwendig steckt, auch irgendwie freizusetzen. Denn das ist ja das, woran man in der Kritik sozusagen implizit die Ideologie misst. Also das Verhältnis der Ideologiekritik zum Schein ist ja nicht nur ein rein negatives, sondern in gewisser Weise auch eins des Ernstnehmens. Das geht aber eben nur, solange es noch diesen unausgetragenen Widerspruch gibt, den der Begriff der Ideologie eigentlich zum Ausdruck bringt. Und die Tendenz, die in dem Kulturindustriekapitel skizziert wird und deren Symptom, denke ich, diese Inflationierung des Begriffs des Mediums ist, geht eben ja gerade dahin, diesen Widerspruch so sehr zu neutralisieren, dass er gar nicht mehr zur Erfahrung werden kann. Deswegen sind in gewisser Weise Medien möglicherweise tatsächlich in einem schlimmen Sinne ideologiefrei. Das ist ja inzwischen in der Pädagogik auch ein positiver Begriff. Ne? Das wird so gesagt, also ideologiefreie Vermittlung. Oder ist das, wenn was ideologiefrei ist, ist das sozusagen neutral und richtig. Bezeichnet aber im Grunde nur die Tilgung dieser Widersprüchlichkeit. Und das andere, was getilgt wird, und was in der ästhetischen Theorie von Adorno vor allem eine wichtige Rolle spielt, ist das Moment des Ausdrucks, der eben auch nicht einfach, der Begriff, der ja auch nicht nur einfach auf sowas wie unmittelbaren Selbstausdruck zielt, sondern der Begriff des Ausdrucks zielt in der ästhetischen Theorie ja gerade auf gewissermaßen das Widerstehende in der Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt, also darauf, dass in der Erfahrung des Objekts durch das Subjekt etwas übrig bleibt, etwas widersteht, was nicht aufzulösen ist in diesem Prozess, wie es sich auflöst in der Kommunikation. Das Ausdrucksmoment ist also in gewisser Weise eher auf der Seite der Objektivität und gar nicht nur das Subjekt zu verorten. Und das verweist in ähnlicher Weise aber auf diesen Widerspruch hin, der eben in diesem Prozess, der die Medienwissenschaften überhaupt erst als Disziplin hervorgebracht wird, zunehmend getilgt wird. Also diese beiden Kategorien sind tendenziell eigentlich schon fast anachronistische oder nostalgische, wenn man sie noch verwendet. Was stattdessen sich beobachten lässt, ist die Konvergenz jetzt also tatsächlich nicht in einem kulturkonservativen, sondern im strengen Sinn gemeint von Medien und Müllabfuhr. Also man könnte in gewisser Weise sagen, der Gedanke taucht an manchen Stellen bei Wolfgang Port auf, den finde ich wirklich sehr wichtig, dass die Verwandlung der Welt in Müll sozusagen der äußerste und letzte Ausdruck dessen ist, was mit diesem Begriff des Mediums eigentlich irgendwie gemeint ist. Und dass tatsächlich diese Ökologen, die alles recyceln oder von ihren eigenen Ausscheidungen leben oder so, in gewisser Weise die perfekten Medienexperten sind, weil sie eigentlich sich selber und ihre eigene Existenz als Medium leben. Man kann aus allem was machen, man ist schon in allem, was man tut und hervorbringt, potenziell Müll, aber dieser Müll lässt sich eben weiterverwerten und so weiter und so fort. Und das ist genau eigentlich das, was eben in diesen Medienberufen professionalisiert wird. Das ist eigentlich nichts anderes als das permanente Recycling der eigenen Überflüssigkeit, das aber gar nicht mehr als solches wahrgenommen wird, weil es eben nicht mehr, wie etwa so in der Bohème oder in älteren Subkulturen, als eine Ausnahme erfahren wird oder als etwas, was die Subjekte, die damit geschlagen sind, belastet oder zu Outcasts macht, sondern weil es selbst zum allgemeinen Vergesellschaftungsprinzip geworden ist. Ja, das war's.